dir doch mal selber zu und lass dich doch mal ausreden, denn deine Worte sind gar nicht so verkehrt, auch wenn du sie als Subtil wählst. Dieser Traum, der lässt dir keine Ruhe, erfolgreich sein, das wäre der Clou, doch dazu müsstest du ausbrechen, das ist eigentlich keine Option. Schau dich doch mal um und schau nicht weg, schau dich doch mal um und schau nicht weg, schau dich doch mal um und schau nicht weg, schau nicht weg, schau nicht weg. Meinst du ganz mehr als alle anderen, verträum dein Talent, lass die anderen handeln, irgendwann ist es zu spät, egal. Du hattest immerhin die Wahl, gräm dich nicht mit deinem Schicksal, lass es in dir drin, die Qual. Irgendwann ist die vergraut oder aber auch vergrault. Du kannst nur was verlieren, du kannst nur was verlieren, was du mal gehabt hast. Du kannst nur was verlieren, du kannst nur was verlieren, was du mal gehabt hast. Du warst hier, du warst hier, das war. Du warst hier, das war's. Hör dir doch mal selber zu und lass dich doch mal ausreden, denn deine Worte sind gar nicht so verkehrt, auch wenn du sie als Clubtipps wählst. Dieser Traum, der lässt dir keine Ruhe, erfolgreich sein, das wäre der Clou, doch dazu müsstest du ausbrechen, das ist eigentlich keine Option. Schau dich doch mal um und schau nicht weg, schau dich doch mal um und schau nicht weg, schau dich doch mal um und schau nicht weg, schau nicht weg, schau nicht weg. Du warst hier, du warst hier, das war's. Du warst hier, du warst hier, das war's. Du warst hier, du warst hier, das war's. Du warst hier, du warst hier, das war's. Gräm dich nicht mit deinem Schicksal, lass es in dir drin, die Qual. Irgendwann ist die vergraut oder aber auch vergrault. Du kannst nur was verlieren, du kannst nur was verlieren, was du mal gehabt hast. Du kannst nur was verlieren, du kannst nur was verlieren, was du mal gehabt hast. Du warst hier, du warst hier, das war's. Du kannst nur was verlieren.